Nimm Platz in Ruhe und lass zurück, was dich in deinem Darm gedrückt, was dort gebrodelt giftig heiß. Und wie jeder von uns weiß, gärend Essig sauer dampft, bis der Schließmuskel verkrampft. Doch solltest du nicht zu lange ruhen, denn andere wollen dasselbe tun. Gelingt es dann, den Wassermassen nicht mitzuziehen, was hinterlassen, so solltest du auch in diesem Falle die Spuren tilgen, und zwar alle. Es diene dir zu diesem Zwecke, dir zu diesem Zwecke, die Bürste unten in